Ewiges Wachstum ohne Krise? Mit seinem Namen war die Rückkehr zu einer seit den 50er Jahren unbekannten Preisstabilität und zu einem 20 Jahre dauernden stetigen Wirtschaftswachstum ohne nennenswerte Einbrüche verbunden. Er schien die geldpolitische Zauberformel gefunden zu haben und genoss mit den Jahren eine wachsende, geradezu kultische Verehrung. Er war ein brillanter Ökonom und glänzender Statistiker und sah offenbar nicht voraus, dass seine meist expansive Geldpolitik mit ihren niedrigen Zinsen die Voraussetzungen für das Ungemach der Weltfinanzkrise schuf. Gegenüber den Risiken des Leistungsbilanzdefizits war er gleichgültig, gegenüber Regulierungen misstrauisch. Er setzte auf die Kraft des Wettbewerbs und hielt es für die Aufgabe der Geldpolitik, möglichst viel Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, solange ausreichend stabile Preise gesichert waren. Durch Stabilisierung und Beeinflussung von Erwartungen und die Vermeidung von Aktionismus mussten stabile Preise gesichert werden. Darauf zielte seine oft mysteriöse Kommunikation mit ihren berühmten Wortbildern. Er war zu vorsichtig, um wie andere marktgläubige Ökonomen der 90er Jahre das Zeitalter der Great Moderation auszurufen, den Sieg über den Konjunkturzyklus und friktionsarmes Dauerwachstum. Aber sein Handeln stand im Dienst dieser Politik.